ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo zusammen, hier ist Jörg Albrecht und mir gegenüber sitzt... Nora Gomringer. Und wir hören zusammen. Von ihrem eigenen Namen. Ja, wir hören zusammen wegweisende Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte. Und ein solches wirklich wegweisendes Stück haben wir jetzt heute, jetzt hier mitgebracht. Ja, und zwar wegweisend auch deswegen, weil hoch ausgezeichnet. Mhm. Die erste Stereoaufnahme, die den Hörspielpreis der Kriegsblinden erhalten hat. 1968 produziert, 5 Mann Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Und ja, literarische Legenden und dadurch jetzt auch Hörspiellegenden. Wohl wahr, österreichisches Königspaar sozusagen, wenn es die Lyrik nach dem Zweiten Weltkrieg angeht. Wir haben es mit einer rhetorischen Spange zu tun, eine Lebensgeschichte auch. Mhm. Man ist nicht ganz klar, ob es um ein Leben geht oder um eben eines in 5 Stimmen. Ja. Es beginnt alles mit Babygeschrei und der großen Verkündigung, solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Und genau mit dieser Lakonie... Checken, ne? Also es ja, stimmt. Das stimmt. Und mit diesen, mit sehr vielen dieser, ja, es stimmt Sätze, hat man ein Nachzeichnen einer Biografie, eine Nachzeichnung, die man eben anhört und der man nachgeht. Es geht um Erziehung, es geht um Rollenbilder, Krieg, die Fatalität dieses Kreislaufs wird aber genau dadurch auch angedeutet, dass wir zum Schluss eben auch wieder das Baby schreien hat und genau diesen Satz, solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Und interessant, ein schöner Kniff eigentlich, was ja früher in der Antike der Chor ist, der alles mitteilt und dann eventuell Einflüsterung gibt oder Hinweise gibt. Das sind eben hier quasi diese 5-Mann-Menschen. Und 5-Mann-Menschen ist ja eigentlich eine völlig entindividualisierte Situation der, oder wie man sagt, so 5 Stück Menschen. Ja. Also die haben auch keine Namen in dem Sinne. Also sie sind einfach Typen. Und die Stereophonie ist da eben auch ein guter Gag dabei. Absolut. Das funktioniert, um das auch zu verstehen. Ne? Also ich habe es eigentlich auch, ich höre es im Grunde als Versuch, so auf das Leben von Menschen zuzugreifen oder also Biografien eigentlich zu normieren. Darum geht es für mich auch, ja, oder? Nachvollziehbar, also, komplett auch stereotypisiert. Genau, ja, genau. Stereophonie, Stereotypie, haha. Ja. Es ist auch eben... Für mich irgendwie so das Gegenteil vom Entwicklungsroman oder so jetzt, oder was das auch im Medium Hörspiel wäre. Es ist auch keine Heldenreise, sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Es sind einfach irgendwelche 5 Leben, die so vergleichbar sind, dass wir gar nicht wissen, wer es jetzt wäre. Und das läuft einfach von Anfang bis Ende und dann geht es eigentlich wieder von vorne los. Also ich weiß nicht, ob es auch mit, also letztlich so... ein bisschen darum geht, dass es in einer kapitalisierten Gesellschaft so ist. Wir haben ja viele Stücke, wo es um Arbeit, Industrialisierung von Arbeit und so geht. Und mir scheint das doch auch hier so ein Thema zu sein, auch der Zeit natürlich, Ende der 60er Jahre. Ne? Also diese Normierung einfach ist von A bis Z. Und das sind die Kalendersprüche, die dazu passen. Also eigentlich ein Leben ist wie ein Kalenderspruch oder viele aneinandergereiht. Findest du es zu simpel, so von den Sprachspielen her? Weil ich habe schon manchmal so Augenroll, aber dann denkt man, naja, funktioniert schon. Ist immer, auch bei Jandl und überhaupt, also wenn man an die konkrete Poesie denkt, das sind zum Teil sehr einfache Sätze, die du je nach deiner eigenen Lebenserfahrung mit viel Inhalt und Schwere und Tiefe füllst. Also ich find's nicht simpel. Ich glaube, wenn wir es hören, dann merken wir, hier passiert einfach was. Es geht ein neuer Raum auf. Also dieser Hörraum, ne, das Stereophonische, das bedeutet ja, es gibt eine neue Art und Weise, auch den Raum im Hören zu erfahren. Und für mich hängt das einfach zusammen mit dieser Zeit, wo ja auch Freiräume neu erkämpft werden. Also wo vielleicht endlich diese Nachkriegszeit und auch letztlich der Nationalsozialismus, der sich ja sehr stark auf Ästhetik ausgewirkt hatte, endlich überwunden wird und so, ja, neue Räume halt aufgehen. Und das können wir wirklich hören hier drin. Und deswegen geht es für mich darum, glaube ich, auch thematisch. Also das Leben ist sozusagen da noch so eingepresst, aber im Hören passiert schon was anderes. Genau, ich glaube auch genau aus dieser Dualität, beziehungsweise, wie heißt das dann? Das ist dann Diskrepanz. Es lebt mit dieser Diskrepanz. Ja. Sehr gut. Hören wir doch mal, wie 5-Mann-Menschen klingen. Ton ab.